Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 584 an Goethe, Jena, den 17. März 1799. Hier erfolgt nun das Werk, soweit es unter den gegenwärtigen Umständen gebracht werden konnte. Es kann ihm in einzelnen Teilen noch vielleicht an bestimmter Ausführung fehlen, aber für den theatralisch-tragischen Zweck scheint es mir ausgeführt genug. Wenn Sie davon urteilen, dass es nun wirklich eine Tragödie ist, dass die Hauptforderungen der Empfindung erfüllt, die Hauptfragen des Verstandes und der Neugierde befriedigt, die Schicksale aufgelöst und die Einheit der Hauptempfindung erhalten sei, so will ich höchlich zufrieden sein. Ich will es auf Ihre Entscheidung ankommen lassen, ob der vierte Akt mit dem Monolog der Thekla schließen soll, welches mir das Liebste wäre, oder ob die völlige Auflösung dieser Episode noch die zwei kleinen Szenen, welche nachfolgen, notwendig macht. Haben Sie die Güte, das Manuskript so zeitig zu expedieren, dass ich es spätestens morgen Montag abends um 7 Uhr wieder in Händen habe, und lassen auf das Kuvert schreiben, wann der Bote expediert worden. Alles Übrige mündlich, herzlich gratuliere ich zu den Progressen in der Achilleis, die doppelt wünschenswürdig sind, da sie dabei zugleich die Erfahrung machten, wie viel sie durch ihren Vorsatz über ihre Stimmung vermögen. Die Frau grüßt aufs Beste, wir erwarten sie auf die Feiertage mit großem Verlangen. Sonntagabends, SCH.